Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Bin ich denn hier gelandet? Live aus der Podcast-Sauna, haben wir gerade schon gesagt. Wir beschweren uns aber nicht, weil das ist ja jetzt Sommer und da darf man sich nicht beschweren. Doch, doch, ich schon. Also, okay. Ich komme ja auch gerade aus San Francisco zurück, da ist es ja auch so warm, aber da ist es ja immer angenehm warm. Ja. Man darf sich immer beschweren. In Deutschland sind halt 5 Tage Wetter optimal. Echt? Welche 5 Tage wären das? Also wir hatten, glaube ich, schon 1 oder 2. Schon aufgebraucht quasi. Nein, nein. Ist ja erst halb Jahr. Naja. Wir sind in Folge 124. Ja. Das klingt so, als wäre das was ganz was Tolles. Ja. 1, 2, 4. Bitte vervollständigen Sie diese Reihe. Was kommt als nächstes? Ja, 8. Nein, Triazol. 1, 2, 4 Triazol. Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. 1,2,4 Triazol. Ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Triazole. Für Norddeutsche ist eine chemische Verbindung. Oder für andere eine chemische Verbindung. Sie liegt in Form von farblosen Schuppen vor. Mit sowas startest du uns in die Sendung. Mit sowas starte ich in die Sendung. Es wird technisch. Ja, ist, glaube ich, krebserregend und Düngemittel und irgendwie fliegt in die Luft beim Zweifel. Ein krebserregendes Düngemittel, super. Irgendwie so. Ich habe da nur drüber gelesen. Nun ja, das nur zu 124. Genau. Und ich hätte ja auch gerne was zu 2024 erzählt eigentlich, aber darf ich ja nicht. Erzähl doch mal. Ist unter NDA. 2024. Wir sind noch unter NDA. Ja, nee. Mist, jetzt wäre das so eine schöne Überleitung zur WWDC gewesen, aber wir wollen ja noch einen Tipp-Nachtrag vorher. Richtig, genau. Ha, also Mist. Die Trickkiste gleich an den Anfang zu ziehen, ist sehr mutig, weil ganz neu. Ja. Ich wurde natürlich gleich darauf hingewiesen, weil ich mich über das Dragon beschwert habe, dass es einen Workaround gibt. Ich nenne das jetzt ganz bewusst Workaround, weil dieses blöde Dragon nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Aber du bist doch so ein Photoshop-User. Können wir uns nochmal mit Kontext hier einbetten? Ist für mich selber ist ganz wichtig. Okay, also ich habe über das Dragon gesprochen. Mhm. Wo? Über das Dragon von Files im Finder. Ah. Mhm. Genau. Und zwar, wenn ich das in einen anderen Folder dragge, dann dauert es ja immer, bis der aufpoppt. Ah, Springloading. Und wir hatten das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass man mit Space das verkürzen kann, die Zeit. Oder auch mit der Einstellung. Du hast ja eine Zeiteinstellung auch. Ah, sehr schön. Die kannst du auch kürzer drehen. Also wenn die noch existiert, zumindest ist sie mal da gewesen. Was für den Tapped Finder empfehlenswert sein könnte. Ja. Aber das ist wieder so ein typischer Tipp, den man gibt und dann vergesse ich ihn wieder. Aber das Springloading an sich ist auch schon ganz schön. Also Space drücken, wenn man über irgendwas hovert mit einer Datei, funktioniert auch zwischen anderen Apps. Also Apps kommen dann auch eher in den Vordergrund. Du kannst ja auch so auf das Dock-Icon von der App draggen, dann kommen ja auch alle Fenster der App, dass du da was reinziehen kannst. Also da geht relativ viel. Was mich immer am meisten nervt an dieser Draggerei ist, dass wenn du aus dem Finder rausdragst und woanders in eine andere App und wieder zurück in den Finder willst, dass der nicht mehr reagiert. Also der Finder kommt nicht wieder in den Vordergrund, weil der Finder in so einer Event-Loop ist, dass er sich sowieso gerne frisst. Also wenn du nicht von Finder nach Finder initial trackst, sondern zwischendurch in eine andere App kommst, dann kannst du nicht wieder zurück in den Finder, um dann eben irgendwie ein Fenster im Hintergrund zu machen. Und wenn du über Command-Tab... Das geht auch nicht. Der Finder kommt nicht wieder im Vordergrund. Du kannst auch dieses Fenster wechseln, was du auch machen kannst, wenn du dragst. Also du kannst während du eine Datei ziehst in ein Programm, kannst du dann in dem Programm wieder den Fensterwechsel-Shortcut drücken, damit du praktisch auf andere Xcode-Fenster, mache ich es zum Beispiel an der Stelle oft, kommst, um es dann da fallen zu lassen, auch wenn die nicht sichtbar sind. Ja, noch so ein Drag-Tipp. Hast du den gerade noch genannt, den Shortcut? Weil den haben sicher wieder viele vergessen. Den Fensterwechsel-Shortcut, den müsst ihr leider nachgucken in euren Systemeinstellungen. Der unterscheidet sich auch je nach Systemsprache. Der unterscheidet sich nach Systemsprache. Also im Englischen ist er, glaube ich, die spitze Klammer gewesen. Mal eine lange Zeit, deshalb habe ich es auf Deutsch auch auf der Spitzenklammer, aber das Original-Setting ist auf der deutschen Tastatur eine Katastrophe irgendwo. Ja. Und zwar deswegen, weil man kann auch mit Shift gedrückt, also mit der Umschalttaste gedrückt halten, in die andere Richtung durch die Fenster skippen. Und das geht auf der deutschen Tastatur in der Standardbelegung nicht. Ja. Also ich habe immer ein deutsches System gehabt und bei mir ist das in Safari auf der Spitzenklammer. Ich schätze, dass es dann in anderen Programmen auch so ist. Nein. Safari ist da nochmal anders. Safari kann auch mit den Tabs mit Apfel 1, 2, 3, was glaube ich, bei anderen Apps wieder anders ist. Vielleicht sind das nicht die Bookmarks? Ja, ah, das leider. Sind, oh, das sind da jetzt leider. Bugs. Ja, aber also konsistente Shortcuts sind auf OS X durchaus, da braucht es Nachholbedarf. Ich merke das jetzt unglaublich krass, und da kann OS X nichts dafür, mit dem Unity und Photoshop. Weil das Dragon halt völlig anders funktioniert und ich drücke immer den falschen Shortcut. Weil du gerade Dragon, Photoshop sagst, ich dachte ja, du meinst was ganz anderes mit deinem Tipp, weil du hast geschrieben, Space für schnelles Dragon. Und es gibt ja so dieses universelle Ding bei ein paar Apple-Sachen und bei Photoshop, dass wenn du irgendwie gerade ein Tool ausgewählt hast, meinetwegen ein Preview, hast jetzt irgendwie das Markier-Tool ausgewählt und willst aber das Bild draggen, während du markierst oder kurz einfach so draggen, dann kannst du ja kurz Space festhalten und hast dann den Drag-Modus aktiviert. Das geht in Photoshop ja auch. Stimmt. Ah, okay. Ich kenne das nur andersrum, dass du erst eine Selektion aufziehst und den Ursprung noch verschieben willst. Dann kannst du auch Space gedrückt halten und, und den Ursprung verschieben. Das geht im Preview mit Capture, Bild Capture teilweise auch. Mhm. Also im Preview in Selektion geht's, aber mit Bildschirmschuss geht's nicht. Aber das ist auch so, während man praktisch irgendein Tool benutzt, ist es ja relativ üblich, dass wenn man da Option drückt, dass man dann so den Startpunkt als Mitte festlegt, anstatt als eine Ecke davon, um dann symmetrisch was aufzuziehen, einen Kreis oder ein Viereck und so weiter. Und viele Apps eben unterstützen auch Space dann für eben den Ursprung verschieben, also den Startpunkt dieser ganzen Aktion zu verschieben, was gut ist. Okay, Space zum Dragon geht also auch in den meisten Adobe-Programmen. Das empfiehlt sich sehr. Das ist für mich schon so im Blut, dass ich gar nicht dran gedacht habe, dass das auch ein Tipp ist. Ja. Genereller Tipp, wenn ihr Photoshop benutzt, lernt die Tastaturkürzel. Man spart sich so unglaublich viel Zeit. Für die Toolpalette sind es einfach Buchstaben drücken, ohne Modifier Key. Oh ja, die Buchstaben zu wissen, was ist also echt B ganz für praktisch. Brush zum Beispiel oder V fürs Auswahlwerkzeug, A fürs. Teilweise sind die halt nicht eingängig, finde ich. Also so irgendwie. Aber ja. Naja. Also bei P hätte ich immer gerne die Pinzette. Das ist aber der Pen. Ich weiß. Was ist denn die Pinzette? Pipette. Ach, die Pipette. Mhm. Das ist I. Ja. So wie Pipette. Pipette, ja. Macht Sinn. Sei froh, dass sie es nicht auf Pi gelegt haben. Mhm. Lustiges Shortcut-Raten. Nun ja. Ah ja, dann vielleicht noch der Xcode-Tipp. Open Quickly. Welcher Shortcut ist das? Apfel-Shift-O. Apfel-Shift-O. Da kommt ihr dann ganz schnell ganz überall hin. Ja, sehr praktisch. Ich verstehe nicht ganz, warum sie das nicht in dem normalen Suchmodus gemacht haben, sondern dann so einen versteckten Super-Power-Modus eingebaut haben. Aber es wird alles besser. Alles wird besser. Alles wird besser. Dann sind wir schon noch bei der WWDC. Genau, dann sind wir bei der WWDC. Alles ist nicht wahr. Ach, weiß nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, wir haben jetzt hier einen Überlebenden quasi hier. Da könnt ihr mal berichten, wieso die Veranstaltung sich angefühlt hat dieses Jahr. Wie hat sich's angefühlt? Also die Veranstaltung selber hat sich erstaunlich gut angefühlt. Ich war ja eher so in diesem iOS 7 Schock, aber das waren ja eigentlich auch alle Anwesenden da. Von dem musste man sich ein bisschen erholen, aber die Veranstaltung selber war sehr gut. Also die Tracks waren, die Sessions waren eigentlich alle sehr gut. Die waren diesmal auch wirklich vollgestopft mit Content an sich. Also es gab ja, ich glaube, im letzten und im vorletzten Jahr so Reruns teilweise auch noch von den wichtigen Sessions, was eine komische Füllung der Zeit war, meiner Meinung nach. Wobei dadurch, dass die Videos nicht so gleich da waren, ist es natürlich schon auch schön gewesen, wenn man was live mitnehmen kann dann noch. Also Rerun im Sinne von die Session, die am Dienstag war, wurde am Mittwoch nochmal als Aufzeichnung gezeigt. Nein, gehalten. Gehalten tatsächlich. Gehalten. Da war also ich saß letztes Jahr so in ein paar, wo wirklich auch nur okay. Wo dann so, du saßt so vor dieser Bühne und da war so eine embodied Voice quasi. Also da stand halt keiner mehr, der das hielt. Sondern es klang halt genauso, als würde der da stehen, aber es war halt nur eine Aufzeichnung. Also ich habe mal einen Rerun live erlebt auch so, und da war wirklich der Mensch da davor, weil er hat auch dann gesagt, dass er so, es ist ein bisschen komisch, den jetzt nochmal zu halten. Okay. Aber so die Sessions sind eigentlich alle recht gut. Es gibt ein paar Perlen, es gibt ein paar ganz wenige Aussetzer diesmal, finde ich. Was sehr interessant ist, so was sie sich bei dem Design gedacht haben, das ist Da muss man immer ein bisschen gucken und ein bisschen durchatmen und wieder ein bisschen gucken und wieder ein bisschen durchatmen. Aber es gibt so ein bisschen mehr, es macht so ein bisschen mehr Verständnis, worauf sie denn hinaus wollen bei der Geschichte. Das Ganze ist immer noch unter NDA, was irgendwie echt beknackt ist, wenn 6 Millionen Developer, wie sie ja so schön getoast haben, Zugriff auf diese Videos haben. Man merkt es auch in der Medienlandschaft, dass diese NDA nicht mehr hält. So. Ja, also es ist halt einfach albern. Ja, also es ist ja mittlerweile so, dass sie ihre Seeds selbst nicht mehr so im Griff haben und jetzt irgendwie im App Store die Leute anfangen, irgendwie sich zu beschweren, wenn es nicht auf iOS 7 läuft. Ja, das habe ich auch gesehen. Sorry, ja, also es ist eine Entwicklerversion und da läuft halt so einiges noch nicht. Ja. Da kann man als App-Entwickler auch wenig tun. Ja. Und ja, deswegen ist das ja auch nur für Entwickler gedacht. Wobei ich da mal wieder glaube, diese NDAs, die sind einfach da, um sich selbst zu schützen und nicht unbedingt, um das durchzusetzen. Also oft macht man so, das ist wie mit dem Markenschutz, wo du halt die Marke schützt, weil du sie sonst verlierst, aber nicht unbedingt, um sie zu enforcen. Also, aber was ich gemerkt habe, so Under the Hood ist einfach wahnsinnig viel sehr Schickes passiert, also sowohl auf OS X als auch auf iOS 7. Also wenn man da irgendeine Art von Technologie gerade benutzt, lohnt sich da reinzugucken in die entsprechenden Sessions, weil es hat sich einfach wahnsinnig viel getan. Ja. Also ich fand es sehr spannend, die Videos, in die ich bislang reingeguckt habe, und es lohnt sich auf jeden Fall, weil sich wirklich viel verändert hat. Also ich persönlich bin ziemlich heiß auf ein baldiges Mavericks-Release. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird und ob das soweit vor iOS 7 passieren wird. Das macht auf alle Fälle schon einen ganz guten Eindruck. So, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die schon auch ganz, die man auch merkt, aber ansonsten, das sieht sehr, sehr solide aus und diese ganze, hat mich sehr irritiert, wenn ich ehrlich bin, weil halt die Berichterstattung im Vorfeld so da geunkt hat, dass davon was abgezogen wurde von an Entwicklerressourcen, und eigentlich ist es fühlt sich so an, dass es viel mehr vereinheitlicht wurde. Also es gibt halt wahnsinnig viele Technologien, die jetzt auf beiden Seiten ähnlich und gleich funktionieren, also gerade so was mit Multitasking und Stromersparnis zu tun hat, und da hast du halt echt den Vorteil, dass jetzt auf dem Mac selber, der hat einfach die größere Batterie, wenn du da jetzt genauso ordentlich arbeitest, wie du unter iOS musst, weil dir ansonsten irgendwie die Performance oder die Batterie ausgeht, dann wird man das deutlich merken. Da werden auf einmal diese Trucks, wenn die auf einmal einen Tag lang mit der Batterie halten, nicht nur, weil Apple das neue Hardware-Modell macht, sondern auch, weil der Fokus darauf gelenkt wird. Das fand ich also echt schick, dass man jetzt auch als Benutzer sieht, welche App wie viel Strom verbraucht, und jetzt auf einmal die Entwickler wirklich einen Anreiz haben, das auch zu verbessern. Das ist ja auf so einem Desktop-Computer eigentlich nie Thema, weil läuft irgendwie, vielleicht kommt mal ein Beachball, wenn es nicht im Vordergrund ist, und bei einer ganz konkreten Aktion von einer App hat man nie die Ahnung, wer das ist und wieso. Und das ändert sich jetzt. Ja, ich hatte überhaupt den Eindruck, dass C-Line, wie wir das ja offiziell nennen, Mavericks habe ich noch nie gehört und werde ich auch nicht benutzen. dass C-Line so ganz grundsätzlich mir das Gefühl gibt, dass sich Apple wieder den Mac wieder ernst nimmt. So, also sie haben nicht so dieses, also es hat sich jetzt schon ein bisschen so nach Abstellgleis irgendwie angefühlt, die letzten zwei Releases. Sie haben noch ein bisschen was gemacht, aber sie wussten nicht genau wohin, und irgendwie war das alles so, was sollen wir mit diesen Trucks, wie du es gerade genannt hast, also so im Vergleich zu, also die Cars, die man irgendwie in der Hand hält und die man ständig benutzt als normaler Benutzer, nämlich die iOS-Geräte. Und die Trucks sind halt irgendwie für die paar, die halt irgendwie so eine richtig, die halt irgendwas zu schuften haben und was auch die Gegend zu schuften haben sozusagen. Aber das fühlt sich jetzt nicht mehr so an. Das fühlt sich wirklich so an, so als hätte sich Apple dran erinnert, oh, wir haben ja auch diese PCs und die sollten wir ja auch mal wieder rund machen, und da geht was. War das nur mein Eindruck, oder machen Sie auch erste vorsichtige Schritte, um die beiden Systeme wieder näher aneinander zu bringen? API-technisch. Naja, also vor allem für die neuen Sachen scheint es halt wirklich so zu sein, dass sie das im Hinterkopf haben. Und auch so Sachen wie QuickTime ist ja auch auf dem Weg nach draußen, so zugunsten von was man dann. Ne? Und so, naja. Ja, nee, AV Foundation ist ja schon länger auch auf beiden Sachen. Naja, aber so die Ansage, dass QuickTime halt irgendwie so dass man von QuickTime weg sollte, die ist schon relativ neu. Es wird halt auch nicht mehr QuickTime genannt, glaube ich jetzt dann. Ja. So Medien. Ja, es wird ein bisschen mehr, also der Unterbau ist sauberer kombiniert. Also es ist wirklich so, auf beiden Seiten wird einfach vereinheitlicht, was unter der Haube ist. Hm. Obendrauf. Nein, ich meine von Entwicklersicht. Ja, aus Entwicklersicht. Weil das ist ja total wichtig, damit man eben dann nicht bloß die iOS-App hat, sondern auch auf Mac. Momentan ist es ja noch wahnsinnig schwierig, da beides gleichzeitig zu machen. Also da haben sie ein bisschen was getan. Es ist nicht endlos viel. Es ist immer noch einfach sehr, sehr unterschiedlich. Das hat aber auch damit zu tun, dass es halt unterschiedlich ist. Also ein Touches zu handeln ist halt nun mal was anderes als Mausklicks zu handeln. Dass man so die View-Hierarchie gemeinsam benutzen können sollte, tendenziell ja, aber das ist natürlich nach wie vor nicht so. Bei so Sachen, die sie neu machen, wie SpriteKit, da machen sie es und das lässt hoffen, so auf eine rosigere Zukunft, was es angeht, aber es ist schon nach wie vor ein ganz anderes Pflaster. Also wer UIKit kann, kann noch lange nicht UpKit. Und wer UpKit kann, macht auf UIKit auch die Sachen falsch. Es ist so, die sind einfach unterschiedlich und AppKit wird, so wie ich sehe, wirklich langsam weiter iteriert. Und da passieren aber auch viele sehr schöne Dinge. Also ich mag ja jedes Jahr halt so diese What's New in Coco Session, die ich jedes Jahr Aliosa hält und sehr sympathisch, sehr schnell durch APIs durchgeht und dann einfach wirklich, man merkt, sie haben sich was gedacht bei den Änderungen, die sie wirklich machen. Ja, so, das ist so, die APIs werden kürzer, die können ein bisschen mehr, die werden asynchroner, Blocks, alles viel mehr Blocks und das ist sehr gut. Blocks sind großartig. Also in iOS habe ich auf jeden Fall ein paar Features entdeckt, die ich mir schon seit 2, 3 Versionen wünsche. Und da freue ich mich sehr drauf. Oder? Aber das ist jetzt alles von der Programmiererseite ausgesprochen, was den Nutzern natürlich wieder neue Optionen bietet, wenn die Programmierer das einsetzen. Ja, definitiv. Also ich glaube auch gerade unter iOS 7, so diese ganze Multitasking-Geschichte und im Hintergrund runterladen und sich updaten können, was da alles angekündigt wurde. Das ist alles schon sehr schick. Wenn sie das nur halbwegs so gut hinkriegen, das mit der Strom-Performance, wie sie es geplant haben, dann ist es großartig. Die Frage ist, ob sie es hinkriegen, aber ich glaube schon. Also die Technologie ist, sie machen das Richtige. Und sie machen das Richtige auf eine gute Art und Weise. So ähnlich wie sie am Anfang bei den Push-Nachrichten so von der Technologie her das Richtige gemacht haben wegen dem Stromverbrauch. So machen sie jetzt das Richtige, aber es fühlt sich so an wie meist nicht gedrosselt. Also es sind Dinge, die einfach, sie fassen für ein Netzwerk und also diese ganze Stromgeschichte muss vom System her gemanagt werden, damit es Sinn macht, weil die müssen vom System her alles so auf einmal passieren und dann wieder nicht mehr, damit man möglichst viel sparen kann und das machen sie gut und da wird es alles nur besser. Ja, und ich meine, sie gehen halt da auch den richtigen Weg, nämlich zu sagen, so, wir brauchen im Prinzip halt Stromsparmöglichkeiten und zwar auch radikale Stromsparmöglichkeiten. Und wir machen jetzt nicht so das Telefon so wie den Rechner, sondern wir machen den Rechner so wie das Telefon. Ja, also wir machen auch auf dem Rechner jetzt Strom sparen, weil die haben halt auch nicht immer den Stecker dran. Ja. So, Erkenntnis. Hurra. Nicht always on. Aber jetzt nochmal zur Nutzerseite gewandert. Also ich hatte das Gerät jetzt nochmal in der Hand mit iOS 7 und das Gerät ist in dem Fall ein iPhone? Genau. Ja. Ja, iPad gibt's ja noch nicht. Mhm. Und eigentlich war beim zweiten Blick mein Schock größer als beim ersten. Und was ich auch sehr lustig fand, war, dass ich jetzt seit, wann gibt es das iPhone? 2007, seit 6 Jahren ein iPhone besitze und oder 5,5 und tatsächlich falsch auf dem Lockscreen geswiped habe, um ihn zu öffnen. Ja, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Also, aber ich weiß nicht, diese Geste ist fest verdrahtet und ich mache es falsch, weil sie das User-Interface geändert haben. Naja, Gerüchte halber ist das auch ein Problem, das bekannt ist und gefixt wird. Und es ist eine Beta, es ist die erste Beta, ja. Also da passieren schon noch Dinge. Und also ich benutze es jetzt tatsächlich auch produktiv, also produktiv in Anführungszeichen. Auf meinem Gerät habe ich halt die Beta installiert, um mich dran zu gewöhnen und zu gucken und ein Gefühl für die Designsprache auch zu bekommen. Und ich muss sagen, so, ich kann diese ganze Empörung und Aufregung nicht so ganz nachvollziehen. Also viele Ecken sind noch unrund und ein paar werden es vermutlich auch fürs Release bleiben. Ich halte es aber für eine ganz gute Richtung und bin jetzt da nicht so unversöhnlich, wie mancher im Internet scheint. Und du hast dich auch dran gewöhnt mittlerweile, dass die Apps alle gleich aussehen. Tun sie nicht. weil das war so mein erster Eindruck, wo bin ich jetzt gerade überhaupt? Da ist irgendwie Text, das ist ein weißes Blatt mit Text und die Orientierung hat mir sehr stark gefehlt. Also wo du, in welcher App du bist. Ich meine, an der Stelle ist eigentlich echt ganz schick so diese ganze spatiale Geschichte, dass du aus dem Homescreen praktisch aus dem Icon raus in deine App kommst. Boah, und dann, wenn du wieder, das ist am Anfang, das war auch ganz früh, aber wenn du dann rausgehst in den Homescreen und dann fährt dieses Ding zurück in das App-Icon und du weißt, wo du warst. Das sind die subtilen Dinge, die echt gut funktionieren, finde ich. Ja. Es ist auch ein ganz großes, man gewöhnt sich dran. Ja, ich habe auch die ganze WWDC über mit diesem iPod Touch dann so geguckt und was gemacht, dann wieder mich geärgert, dann wieder mich gefreut und hin und her gerissen. Aber nach der Woche war schon mal gewöhnt. Das geht weg. Auch dass manche der Icons wirklich so eine Geschmacksverirrung haben, geht auch weg. Ja, das ist nicht mehr schlimm. Das sieht halt so aus. Es ist halt was ganz anderes. Also ich bin sehr gespannt, was meine Mutter damit macht. Die Frage ist halt so ein bisschen, ob man das bezeichnet als man gewöhnt sich dran oder man ist was anderes gewöhnt. Ja, also das ist ja auch so die große Diskussion gerade unter Designern im Moment. So, also Nevin hat ja da einen Tumblr-Post gemacht so zum Thema, er möchte gerne die Icons in einer anderen Dimension haben und dieses Grid anders haben, weil es fühlt sich nicht richtig an. So, und er möchte es gerne optically adjusten, weil es fühlt sich nicht richtig an. Ja, so, und das fühlt sich halt nicht richtig an, weil man was anderes gewohnt ist. Also es ist schon auch eine Komponente. Ja, also es ist eine Komponente, aber da an der Stelle ist es schon auch, also ich mag Nevins Post dahingehend. Ich auch. Aber ich denke, es ist irgendwo dazwischen noch. Ja. Also, und das Gefühl habe ich eigentlich überall, dass sie überall so einen Schritt zu weit gegangen sind. Was aber für eine radikale Änderung eine gute Sache ist, weil da geht man wieder ein bisschen zurück. Also da wird sich auch noch einiges tun, aber jetzt erstmal einen großen radikalen Schritt zu machen, um sich dann wieder von dem wegiterieren zu können zu was feinerem und angenehmeren und die Probleme aus der Welt schaffen, ist eine gute Sache. Ich weiß auch nicht, ob ich hundertprozentig zustimmen kann. Ich glaube, man gewöhnt sich dran. Als ich Windows 8 gesehen habe, von der Oberfläche, das war auch völlig neu, das hat mir erstmal gefallen von der Harmonie. Also vom optischen Eindruck. Es war nicht, dass ich gesagt habe, oh, was soll denn das jetzt? Das passt doch überhaupt nicht zu einem Handy. Und das war eben jetzt nicht der Fall. Find ich sehr spannend. Bei Windows 8 habe ich aber gemerkt, das sieht hübsch aus. Das funktioniert macht überhaupt wahrscheinlich keinen Sinn. Gar nicht. Also allein die Überschriften, die überall truncated werden, noch oder die verschiedenen. Also ich habe versucht, es zu mögen, nachdem ich es optisch schön fand. Und da hatte bei der Bedienung echt Schmerzen. Das glaube ich sofort. Da ist der Vorteil, also das ist jetzt hier nicht passiert. Da ist eher wirklich meine Augenschmerzen ein bisschen, aber nicht, nicht an sich die Benutzerführung. Und Übersichtlichkeit? Je nachdem was, also beim Kalender zum Beispiel finde ich es eigentlich eher übersichtlicher als vorher. Beim Browser hast du ja irgendwie mehr Content. Also der Browser hat mich sofort überzeugt. Optisch mich nicht, aber so von der Bedienung her schon. So, das ist so ganz schwierig. Also vom Platz her fand ich's auch gut. Die Tabs sind zum Beispiel echt gut gemacht, so mit dieser ganzen Schweberei. Die sind ja jetzt eigentlich echt schlecht gelöst gewesen. Also ich finde, es ist die richtige Richtung und es ist die Frage, so wer sich dann in der Benutzerinteraktion insgesamt so durchsetzt, weil es gibt schon so ein paar Sachen, die sich sehr seltsam anfühlen, wie dass du viel inline editierst jetzt und nicht mehr extern oder mit so einem Overlay, was es schneller macht in der Bedienung, aber auch ein bisschen strukturloser. Also gerade so ein Date-Picker, der da mittendrin einfach aufgeht, wo dann rechts mehr steht, links auswählen nochmal und ganz rechts oben fertig und du weißt jetzt nicht, wie bestätigst du den in irgendeiner Art und Weise. Das sind schon so Bedienprobleme, die sind ein bisschen schade, dass sie da sind, aber da gewöhnt man sich auch dran. Auf der anderen Seite hast du halt dadurch auch diesen speziellen Effekt wieder. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, das sich halt durchzieht, dass Räumlichkeiten viel mehr Bedeutung haben und dass man halt vermeidet oder dass Apple vermeidet, diese Räumlichkeit zu zerstören, dadurch, dass du halt irgendwie so ein Date-Picker-View hochpusht und dann wo ganz woanders bist. So, Ich sehe das auch als Kritikpunkt durchaus, aber es ist halt die Frage, wo die Prioritäten liegen und ob Apple da noch irgendwie eine Idee hat, wie man das irgendwie gemeinsam verheiraten kann. Aber ich werde jetzt wirklich erstmal mal gucken, wie die nächste Beta aussieht, weil ich habe so das Gefühl, die sieht dann wieder ein bisschen anders aus. Und so ein paar Interaktionsmuster sind halt gefährlich, die, wenn sie Sachen verlernen, die sie eigentlich so, die so diese drauf haben, also Dialoge mit dem Ja-Nein oder sowas, wenn sowas wieder käme. Achso, ganz ja. Ich dachte schon, hast du einen Ja-Nein-Dialog gesehen? Ich hoffe, das sind alles Beta-Dialoge. Ich habe schon Dialoge gesehen, die schlechter designt waren als früher, aber da haben sie eigentlich, da machen sie keinen Schritt zurück, aber so auf der Ebene, eine Sache, von der man weiß, das ist gut und richtig so, dass was rechts unten steht, was links unten steht, wie es benannt ist zum Beispiel. Ja, ja, ja. Das ist so, wenn sie das aufgeben würden, wäre schlimm. Und wenn man das überträgt auf andere Dinge mit Icons und Textbuttons und nicht erkennbare Knöpfe, sind für mich so ein bisschen so ein Ding. Ja, das ist die Frage ist, ob es wirklich ein Problem ist, weil inzwischen man toucht da überall hin und man versucht irgendwas mit irgendwas zu machen. Es ist so, man braucht vielleicht diesen Guide nicht mehr, dass da ein Knopf ist, aber zum Beispiel beim Ausschalten brauche ich schon auch einen Hinweis, dass ich das Ausschalten swipen muss in irgendeiner Form. Sonst bin ich da verloren, wenn ich das Telefon ausschalte. Naja gut, das ist ja das gleiche Problem wie das Entlocken. Da haben sie wirklich nur diese... Das ist noch viel schlimmer, dass du überhaupt kein Feedback hast. Doch, eigentlich. Sie haben ja dieses Glitzern auch. Das Glitzern, oh ja. Ja. Aber das ist... Also wenn sowas drin bleiben würde bei vielen Elementen, das wäre echt schlimm, finde ich. Ja. Und ich meine, diese Knopfgeschichte ist halt auch so eine Sache... die ich eigentlich gut finde, aber die halt an der einen Stelle dieses Problem hat, dass wenn du eben eine rote Tint-Color hast, dann eben alle Knöpfe plötzlich rot sind, was halt irgendwie eigentlich so das Signal ist für, du machst gerade was kaputt. So. Das haben sie damit zum Beispiel aufgegeben, auch die Farbkodierung. Also die rote Farbkodierung, rotes Löschen, nein, hast du auf den Kalender. Nein, die ist noch drin. Ja, aber die widerspricht sich. Die widerspricht sich halt, wenn du eine rote Tint-Color hast. Beziehungsweise ist halt so ein Hintergrundknopf. Beziehungsweise es gibt auch noch viele Stellen, wo der alte Knopf drin ist, noch, der sicher nicht so bleiben wird. Ja. Mal gucken. Also teilweise gibt es da noch unrunde Ecken, aber oh Wunder, in einer Beta und auch in einer ersten neuen Version, das ist ja quasi iOS 2.1.0, das ist durchaus zu erwarten. Ich erkenne das alte Apple-Muster. Also erstmal vorpreschen und dann fixen. Ja. Was auf langfristig gut finde, besser als diese Sache, die mit Windows damals passiert ist, das wo immer wieder rumgedoktert wurde. Und wenn man ganz ehrlich ist, für den Zeitraum, von dem wir gerade sprechen im Endeffekt, also so Forstall out bis jetzt, haben sie schon extrem viel, extrem stimmig hinbekommen. Ja. Und dann noch unter der Haube extrem viel Gutes gemacht, was wirklich einfach so, was man einfach nur unterschreiben kann, als bis auf Game Center ist da alles schön. So. Ja? Alles wie immer, bis auf Game Center ist das schön. Ja. Deswegen ist es 3D. Ja. Nun ja. So viel dann, glaube ich, auch zur WWDC oder haben wir irgendwie noch Meta? Phil Schiller hat die Bash-Musiker angekündigt. Das fand ich sehr fein, weil das hat er gut gemacht. Ich habe euch beneidet im Übrigen. Vampire Weekend hätte ich auch gerne gesehen. Ja, war auch gut. Es war auch erstaunlich viel Getanze. Also das letzte Mal so viel Action war, glaube ich, bei wer waren das? Naked Ladies? Vielleicht? Ich weiß nicht, oder okay, zwei, go. Drei. Nee, Okay Go war weniger los in der Crowd. So richtig so, es war so, die vordere Crowd hat getanzt. Oder Cake. Cake fand ich echt gut auch. Ach, eins wollte ich auch noch fragen, wer war denn so da? Also ich meine, dadurch, dass das nach 90 Sekunden ausverkauft war, hast du das Gefühl gehabt, das Publikum war anders als sonst? Schon. Also es gab schon einige, die irgendwie nicht reingekommen sind. Also unter anderem Sophia zum Beispiel von Sophistication Software oder auch bei den, also ganz prominent war ja der, wie heißt er denn? Nicht der Daniel Jackwood, sondern der, mit dem er den Podcast macht. Damn it. Menton Rees ist auch nicht reingekommen. Also sind einige nicht da gewesen. Der prominenteste Beispiel ist eigentlich der Hockenberry. Der Craig Hockenberry, der zwar dann da war, aber halt auch so vor der Tür. Ist schon anders gewesen. Es hat sich auch ein bisschen anders angefühlt. Ja. Aber ich glaube so, also zu der Zeit, ums Mosconi rum zu sein, langt, glaube ich, auch für viele Dinge. Ja. Also so die Feier mitzunehmen und dann sich da zu unterhalten. Hast du diese Alt-WWDC auch irgendwie mitbekommen? Ja, die war da ums Eck, aber ich bin da nicht hingestapft. Ich wusste, dass die am Anfang voll war. Alt wie Alternative oder alt wie alt? So mehr Alternative und so. So wie die E2. Sozusagen. Nun ja. Das war eine Überleitung. Zu E3. Naja, aber um die E3 geht es ja jetzt gar nicht. sondern um Microsoft und die gebrauchten Spiele. Microsoft und E3. Ja, nee. Okay. Da haben sie es ja groß verkackt. Also ja. Microsoft hat sich... Wir bauen uns eine Brücke. Microsoft hat es, also Microsoft hat sich schon ganz schön schwer gemacht. Ja, also es gab ja diese großen Diskussionen um hier, wie ist das mit der Xbox One und gebrauchten Spielen und wie ist das mit Region Codes und überhaupt und sowieso und muss man always on sein und so und Microsoft meinte halt irgendwie so, ja, nee, alles halb so wild, aber an sich wollen wir schon, dass man irgendwie, ihr müsst dann nochmal authorizen, wenn ihr irgendwie gebrauchte Spiele verkaufen wollt, aber so an sich, alles funktioniert nur über online und die Antworten, die waren so ein bisschen unzufriedenstellend für die Internet-Crowd. Also mein Eindruck war, dass Microsoft sich einfach völlig verkalkuliert hat. Wahrscheinlich. Und gedacht hat, die Konsolenindustrie macht jetzt den Schritt auf Always On und Gebrauchtspiele sperren und DRM und Sony hat halt genau das Gegenteil gemacht. Und also Sony hat gesagt, alles bleibt beim Alten. Ja. Ja, wobei Sony halt auch als Reaktion darauf, wie Microsoft sich positioniert hat, halt vermutlich gleich gesagt hat, wir machen kein DRM. Ja. So. Und Microsoft meinte halt, das ist jetzt die Zeit gekommen zu sagen, ja, hier, wir liefern euch die Daten zwar auch auf Blu-ray, aber an sich funktioniert das alles online, so wie ihr es von Steam kennt. Ja, so irgendwie. Ja, also das fand ich sehr interessant, dass das nicht funktioniert hat, die Argumentation. Ja, nämlich, weil das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt und das ist ja also das, was wir eigentlich berichten wollen. Microsoft hat gestern Abend da einen kompletten 180-Grad-Rückzieher gemacht. Xbox 360, Xbox 180. Nee. Hat jetzt gesagt... 180. 180. Nicht schlecht. Vielleicht sollte man das hinten dran. Ja, ist ja auch schon das geflügelte Wort dafür jetzt. Auf jeden Fall hieß es dann, ja, wir machen jetzt doch gar kein DRM und keine Regions. Also ist es jetzt noch besser als mit der Xbox 360 im Prinzip, weil die Xbox 360 ist ja region-locked und die Xbox One soll da nicht region-locked sein. Oh. Und alles ist alles nur ein großes Missverständnis und wir hören auf euer tolles Feedback und bitte seid nicht mehr böse zu uns. Köpfe werden rollen. Ja. Ich bin darüber ein bisschen traurig, weil mir hätte es sehr gefallen, wenn Microsoft da einen Kopf kürzer gemacht wird, wegen der Indie-Entwickler. Weil ja. Wir brauchen immer noch einen Publisher auf dieser Kack-Konsole, Xbox One. Auf der anderen Seite ist ja in Ordnung, wenn es so eine Indie-Fallzone gibt. Soll sie halt. Ja, also man könnte jetzt spekulieren, dass Microsoft dadurch, dass sie jetzt diese DRM-Geschichte aufgeben, durchaus auch einige Exklusivtitel verliert, was ja da unterm Strich dann auch wieder der PlayStation 3 zugutekommt. So, 4. Ja. Ja, aber mal gucken. Ja, also ich bin nach wie vor nicht überzeugt von der Xbox One so. Ich bin sowas von nicht interessiert an beiden Konsolen, also weder an PlayStation 4 noch an der Xbox One. Schon alleine, weil die Power, die ich hier in meinen Händen halte, so mit iPhone und iPad wirklich so zunimmt. Das ist in der Tat das Spannende. Und jetzt, ich denke, mit SpriteKit und Game-Controllern ist durchaus jetzt iOS die Indie-Plattform der Wahl. Ja, also mit SpriteKit hast du wirklich echt tolle Indie-Möglichkeiten an der Stelle. Das muss ich einschränken, und zwar aus einer ganz anderen Perspektive. iPhone war schon immer sehr toll. Na gut, ja, vom Entwickeln ist es richtig. Wie gesagt, viele benutzen sowieso mittlerweile Engines, da spielt es keine Rolle. iPhone hat das Problem, es war eine super Goldgrube und es war toll, weil du konntest einfach publishen. Du hast den Store, das ist eine geile Infrastruktur für ein Indie. Mittlerweile hast du das Auffindbarkeitsproblem auf iOS und zwar massiv. Durch die Free-to-Play-Spiele ist es noch viel schlimmer geworden und Apple hat nichts gemacht. Sie haben angekündigt, wir machen den Store besser und was haben sie eingeführt? Location-Based Store und man kann nach Alter suchen. Dankeschön. Also das ist, also da hat Apple richtig versagt in der Hinsicht. Naja, auf der anderen Seite hat halt auch sonst niemand das Problem. So, weil du hast halt auf Sony halt irgendwie nur diese paar Entwickler, die privilegierte Position haben, überhaupt da zu entwickeln und da sichtbar zu sein. Und wenn da halt wirklich der große Indie-Sturm losgeht, hast du da auch das Sichtbarkeitsproblem. Und Sony traue ich nicht zu, einen Webstore zu machen, der besser ist als der App-Store. Nein, das hat nicht immer seine Zeit, aber das ist genau das Ding. Vor weiß ich nicht, 3-4 Jahren war es noch interessant für Xbox zu entwickeln. Das war vor einem Jahr dann eher eine Katastrophe, so als Indie-Entwickler. Mhm. Und klar, bei iOS hat sich das auch total geändert. Ich glaube, so ein Markt ist sehr fluktuierend. Und da geht es halt immer darum, was ist jetzt gerade der heißeste Scheiß. Ich glaube, also natürlich ist iPhone und iPad immer noch sehr attraktiv, aber du hast ganz massiv das Auffindbarkeitsproblem. Hm. Ja, das stimmt. Nun ja, wo wir gerade bei Sony waren, können wir auch noch kurz auf die Verfehlungen von Sony hinweisen, damit wir hier nicht als Sony-Fanboys verschrien werden. Haha, Fanboys. Oder ist sie schon, dass wir damals keine Testspiele bekommen haben, weil ich über Sony gesprochen habe? Nee, egal. Ich weiß. Ich gehöre nicht. Dürfen wir das eigentlich sagen? Keine Ahnung, egal. Darf man uns keine Testspiele geben? Nö. Ja, stimmt. Ja. Wir werden ja sowieso nicht bemustert, insofern. Nee, inzwischen werden wir gar nicht mehr bemustert eigentlich. Ich prangere das an. Egal. Was wir eigentlich anprangern wollten, ist, Sony hat das Firmware-Update für die PS3 verkackt. Und zwar in großem Stil. Es ist nämlich so, dass die aktuelle Firmware oder jetzt mittlerweile nicht mehr aktuelle Firmware, weil sie haben es zurückgezogen, für manche Benutzer oder Benutzerinnen auch den Effekt hatte, dass die PlayStation danach gar nicht mehr ging. Man spricht dann von Bricken. Das heißt also, das Problem ist jetzt dadurch gelöst, dass sie es nicht mehr anbieten. Genau, sie bieten diese Firmware jetzt gerade nicht an. Also wer sie jetzt gerade noch nicht runtergeladen hat, eventuell durch PS Plus, der kann beruhigt sein. Ja. Was nicht unwichtig wäre, wenn man sich Flower oder Power? Nee. Flower und was haben sie noch gemacht? Journey. Flow. Flow, genau. Wenn man sich Flow oder Flower holen will, die sind gerade im Angebot. Ah, okay. Ja, das mit dem was ich nicht PS machen Plus wollte, ja so, weil du mir das erzählt hast mit der Firmware. Das mit dem PS Plus ist ja so eine Sache, weil also wenn sowas passiert, dann hast du ja gar keinen Einfluss mehr, weil die PlayStation updates sich halt über Nacht und macht sich über Nacht kaputt und dann guckst du doof. Ja, wie wird denn das jetzt gelöst? Schicken die Blu-Rays durchs Land oder? Keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, wie gebrickt die sind. Vielleicht kriegen die Nutzer ja eine kostenlose PS4. Genau, bestimmt. Ich glaube das nicht. Nun ja, auf jeden Fall, wir müssen gar nicht warnen davor, weil es gibt dieses Update hier gar nicht mehr. Aber das noch ja, aber gibt es eigentlich einen Grund, dass es jedes Mal ein Update gibt, wenn man die PlayStation anmacht? Also was machen die da? Das geht jetzt schon ins Metaphysische. Was daten die da ab? Nee, also im Wesentlichen daten sie halt irgendwie ab, was man halt so updatet, also Bugfixes. Und viele dieser Bugfixes zielen natürlich darauf ab, dass Exploits irgendwie gefixt werden, die das sonst dazu führen würden, dass man da sonst Software installieren kann. Aber der Einzige, der das sonst so macht, ist Flash. Tja, denk mal drüber nach. Wow. Alle 2 Tage ein Update kommt. Ja. Ja, so ist das ja fleißig mit Updates. Keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch super. Nun ja. Da kann man schon mal eins verbocken. Tja, stimmt. Nicht verbockt hat Apple die neue AirPod und Dominik hat die schon ausprobiert. Ja, ich habe die schon ausprobiert, weil ich zu Hause, also einerseits habe ich ja mein Leiden mit meiner Time Machine, also mit meiner Time Capsule gehabt, dadurch, dass die Time Machine einfach mal gesagt hat, mach doch mal ein neues Backup und das alte wieder nicht benutzbar war und deshalb habe ich es eh nicht mehr verwendet. Ich habe mir gedacht, okay, dann kann ich auch das Gerät austauschen. Ich habe ein bisschen Empfangsprobleme in meiner Wohnung, also das ist, weiß ich nicht, der Kühlschrank strahlt zu viel oder was auch immer. Es gibt da so 2 Ecken, da kam es nicht so gut hin und ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie die Sichtgröße aus, hat mehr Antennen, vielleicht ist besser. eigentlich habe ich sogar gedacht, okay, Beamforming, das muss ja gut funktionieren, aber das ist Beamforming selber ist nur für den neuen Wi-Fi-Standard, den ich gar nicht. Ach so. Kein das ist so ein eingebildetes Beamforming. Das war voll lustig, weil du meinst, oh, Beamforming, jetzt habe ich voll schnelle Übertragungsraten. Ja. Und Naja, nee, voll gute... Also meine Netzqualität ist überall besser mit der neuen im Verhältnis zur alten und ansonsten ändert sich gefühlt nichts. Aber ist das wirklich, also bist du sicher, dass du den gleichen Kanal benutzt oder hast du vielleicht nur aus Versehen jetzt einen Kanal, der nicht so voll ist wie der andere? Ich habe die Einstellung wieder eingespielt von der alten wirklich, weil ich wollte dann nicht ist es ja tatsächlich repräsentativ viel Zinnober machen und ja, also das ist, sie steht recht hoch bei mir inzwischen schon, auch die alte schon, was viel geholfen hat wirklich. Und dass man jetzt selber noch ein bisschen Höhe hat, schadet dann wahrscheinlich auch nicht. Die strahlen ja so kegelförmig ab, nach oben und nach unten. Okay. Also zumindest die UFOs haben das gemacht. Die ganz alten Airports. Oh je. Ja, da habe ich ja noch viele UFO-Hüllen hier. Mhm. Mit denen wollten wir mal was basteln. Aber die sind einfach gestorben, wie die fliegen. Das muss ich sagen, die alte PlayStation, die lebt gut, die hier im Büro läuft auch gut. Wobei die grauen sind gestorben, wie die fliegen. Die weißen gingen dann. Nee, ich habe auch hier weiße kaputte drei. Ja, nein, aber also wir hatten halt am Lehrstuhl damals irgendwie von den grauen, weiß nicht, 12 Stück oder so. Und hatten halt wirklich die Configs im fliegenden Backup ständig, weil die irgendwie alle zwei Wochen umgekippt sind, eine. Also ich finde es nach wie vor ein schönes Gerät. Das ist leicht einzurichten. Es hat den Nachteil gegenüber anderen, dass es kein DSL-Modem eingebaut hat. Man braucht immer noch ein DSL-Modem, wenn man jetzt nicht ein DSL-Modem schon hat oder sowas wie bei Kabel, wo einfach Internet aus der Dose kommt, ist sowas ganz, ganz Revolutionäres. So mit, man kriegt direkt eine IP-Adresse und macht einfach los surfen. Was noch? Die Verpackung ist eine Katastrophe. Also das ist so ein, sieht fast schon so aus wie so eine Whiskyflasche eigentlich, so mit so einer Kartonverpackung. Und die hat halt keinerlei greifbares Ding, dass du das rausnehmen kannst. Das heißt, du musst sie so von oben abziehen. Oh je. Und wenn sie nicht am Boden steht schon. Mhm. Also einerseits, wenn der Boden steht, geht sie natürlich erstmal mit wegen der Haftreibung und so, du musst sie so rausdotzeln. Wenn du dann den unteren Teil, der ungefähr so ein Drittel der Packung ist, erfolgreich draußen hast, dann fällt das ganze Ding raus und da oben steht diese Hochkant-Geschichte so in einem ganz kleinen, schmalen Kartonspalt nur und fällt eigentlich direkt irgendwie auf den Boden oder sonst irgendwo hin, wenn man sie aufmacht. Also da ist das Verpackungsdesign mal echt in die Hose gegangen. Ich hab das Ding zweimal fast irgendwo hingeknallt. Das heißt, beim zweiten Mal öffnen, wo ich schon wusste, dass es gleich rausfällt, war es auch fast kaputt. Ich muss auch sagen, ich finde den neuen Formfaktor jetzt irgendwie auch nicht so super toll. Also ich mochte so diese flache Flunder so eigentlich schon ganz gerne. Und jetzt ist es halt so irgendwie der Airport-Obelisk. Ich glaube halt, dass es für die Antennen echt viel sinnvoller ist, nicht so eine flache Flunder zu sein. Ich glaube auch für die Lüftung. Ich habe nämlich das Problem, ich habe mehrere von den Dingern. Von den alten? Ja, genau, von den alten, von den flachen. Und obviously stellst du die übereinander. Aber ich muss halt immer so Füßchen dazwischen packen, damit die überhaupt noch Luft kriegen. Wobei, wenn du jetzt die neuen auf übereinander stellen würdest. Na, die kannst du ja super nebeneinander stellen, weil die sind ja noch halb. Naja, die solltest du nicht nebeneinander stellen, weil dann haben sie natürlich funktechnisch ziemlich. Ja, das kann man sie dann ein Viertel weniger Lüftung. Du musst sie dann ausschalten. Von der Lüftung her fand ich aber auch, also ich habe jetzt welche ohne Platten gekauft an der Stelle. Also nicht eine Time Capsule, sondern eine AirPod. Und die haben eigentlich nur unten so einen Lüftungsring. Und ich habe mir gedacht, Hitze steigt nach oben. Wenn die dann kein Exit-Loch haben irgendwo, dann kann das doch auch nicht gut sein für dieses Gerät. Tja. Also die werden unglaublich heiß, die Dinger. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch heiß wird. Ich werde es jetzt merken. Ja, vielleicht ist es besser dadurch. Die setzen auf Konvektion oder so. Ich glaube, dass die mit der Platte kann sehr heiß werden. Ich glaube, dass die jetzt, also was soll denn da groß heiß werden? Ja gut, ich kenne bloß die nicht mit der Platte. Also, ist das eigentlich eine gute Alternative, sich einfach bloß die AirPod zu kaufen und eine Platte dran zu hängen? Eine USB-Platte dran zu hängen, wieso nicht? Ist ja nahezu identisch. Also weil die Dongly-Thing an dem Ding. Ja, die optisch. Mit Platte sind halt unglaublich überteuert. Also ich würde da schon eher so eine Western Digital 3 Terabyte Ding einfach direkt am Bus laufen dran hängen, also wenn es an mir ginge an der Stelle. Weil dann kannst du auch austauschen, wenn es kaputt ist und so weiter. Ich meine, bei der anderen eben. Braucht jemand eine Time Capsule billig hier abzugeben? der neue Podcast hier, wir verkaufen Kram. Bieten Sie jetzt. Ja. Bist du da immer noch? Nee. Gut. Aber ich mache immer noch Scherze drum. Ja, ich habe es bestellt, mir gefällt es, ist immer noch für 200€ nicht günstig, was so Geräte angeht, aber ich hatte nie substanzielle Probleme und eigentlich immer den besten Empfang mit denen im Verhältnis zu anderen, wobei ich natürlich auch in einer ziemlich starken Apple-Landschaft zu Hause unterwegs bin. Tja. Gut, wo wir jetzt eh schon bei den Verbraucherinformationen so halb sind, können wir so gleich auch mit einem Thema weitermachen, das so zwischen Konsum und Neuigkeit ist, nämlich The Cave. The Cave ist jetzt angekündigt für iOS. Genau. Und ich habe einen Bericht gelesen, dass es gut umgesetzt ist von der Bedienung, weil das ist ja gar nicht so trivial. Ja, ich kann mir das gar, aber ich bin noch gespannt, wie sie das mit den mehreren Nutzern dann machen. Mhm. Also mehrere Spieler, Spielerinnen. Das wäre ja toll, jeder sein iPad und du spielst zusammen. Aber das glaube ich ganz ehrlich nicht. Ja, oder sie warten noch bis iOS 7 und Game Controller. Und weiterer Wermutstropfen. So viel Replayability hat es jetzt auch wieder nicht, dass ich es unbedingt gleich nochmal spielen muss. Ja, das stimmt schon. Also unbedingt auf dem iPhone oder iPad. Aber immerhin. Aber ich freue mich drüber. Ja. Genau. Ja, und dann hast du uns was mitgebracht, ein Kickstarter-Projekt, das so ein bisschen Parallelen zu deinem Buch hat. Ja, ich fand es ganz lustig. Das hat der, habe ich irgendwie über Twitter. Ich glaube, der Mike Bizzle. Ich habe jetzt irgendwo gehört, wie er ausgesprochen wird. Also der von Thomas Was Alone hat es, glaube ich, getwittert. Eine Karte, die man, also eine Stadtkarte, die man aufklappen kann. Und zwar ist sie so gefaltet, dass sie so wie ein Kreuz in vier Quadrate aufgeteilt ist. Okay. Also du hast eine quadratische Karte, die ist in vier Quadrate aufgeteilt. Links oben, rechts oben, links unten, rechts unten. Und jedes dieser Quadrate kannst du einzeln aufklappen. Dann ist es doppelt so groß, also Länge doppelt, Höhe doppelt, ja. Also quadratisch. Und dann hast du den gleichen Teil der Karte aber gezoomt. Mhm. Und so kannst du in deine Karte reinzoomen. Wahrscheinlich ist es total unpraktisch, weil genau da, wo es am interessantesten ist, nämlich in der Innenstadt, das ist dann in der Mitte der Karte. Ja. Aber ich fand die Idee sehr süß. Genau, und das ist gerade bei Kickstarter 21 Tage. Ja. Aber so dieses digitales ins analoge Tragen. Sie wollen unglaubliche 20.000 Pfund dafür. Tja. Was mich wundert, dass das dann doch so preisintensiv ist, sowas zu produzieren. Das sind halt echte Sachen, die man da macht. Die sind manchmal ja gut, aber Druck ist mittlerweile sehr schön digitalisiert. Vielleicht ist es das Verhalten und so. Ja, könnte sein. Also einfach eine witzige Sache. Ich wollte es bloß mal erwähnt haben. Gut, gut. Ich habe festgestellt, ich halte auf dem neuen iOS meinen bisherigen Twitter-Client nicht mehr aus. Weil ich hatte da Tweetbot und der fühlt sich halt irgendwie so ganz anders an wie alles andere auf dem System. Dass ich mir gedacht habe, so ich verbringe so viel Zeit in diesem Ding hier und das beißt sich so sehr mit allem anderen. Ich brauche jetzt einen neuen Twitter-Client. Und dann las ich von Dom einen Retweet, glaube ich. So hier, Twitterific sieht ja eh schon fast aus wie iOS 7. Was ich dann zum Anlass nahm, Twitterific für iOS mal wieder auszuprobieren. Und ich stellte fest, das kann jetzt alles, was ich haben will. Und es sieht gut aus und das benutze ich jetzt. Ah, tja. Ich kann mich noch erinnern, wie es rauskam, wo ich gemeint habe, ich mache Twitterific. Hast du gehört? Voll lauter alt und so. Ja. Aber jetzt? Wobei auf dem Mac kann ich es auch nicht benutzen. Also ich habe es auf dem Mac dann auch noch angeguckt in dem Zug. Und auf dem Mac fehlt mir halt... Gibt es die Version auch auf dem Mac inzwischen? Ja, also es gibt halt so ein Analog-Dings. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Version ist. Also vom Style her, aber ist es auch so? Ja, so sehr, ähnlich sehr zumindest. Ja. Mhm. Aber auf dem Mac fehlt mir halt das Streaming-Feature extrem. Das ist mir halt auf iOS nicht so wichtig, weil da bin ich eh die ganze Zeit am Reloaden. Aber auf dem Mac, wenn das nicht automatisch streamt, dann kriege ich die Kratze. Das geht nicht. Jo. Ja, aber so an sich, wenn ihr einen neuen Twitter-Client mal gucken wollt, schaut euch mal Twitter-Graphic an. Das ist auch so sehr textlastig und iOS 7-ig. Ja. Tja. Und dann habe ich XCOM Enemy Unknown aufgeschrieben für den Dom. Ja, ich habe mir das ja für die Xbox gekauft und habe es dann nicht mehr weitergespielt. Mhm. Und deshalb habe ich es mir jetzt fürs iOS gekauft und noch nicht angespielt. Yay. Aber es gibt es jetzt für iOS und es ist so eine ziemliche Direktumsetzung von der von der Xbox-Version. Es gibt auch im Netz Videos so mit Vergleichsgrafiken und da siehst du halt, dass du halt so einiges an Effekten nicht drauf hast, aber die Modelle eigentlich nahezu genauso aufgelöst und es sieht wirklich schick aus. Cool. Ich habe es mal gestartet zumindest und es hat auch geflutscht auf meinem iPad Mini. Mhm. Es war nicht so, dass man da gleich der Frame Drop unterwegs war und die Art des Spiels schreit natürlich nach einer Touch-Steuerung eigentlich. Also so deine Truppen irgendwie so in den Alien-Schlachten eine gute Touch-Steuerung zu machen. Ich weiß noch nicht, ob die Touch-Steuerung wirklich gut ist. Hm. Ich weiß nur, dass es geht Und ich werde es wahrscheinlich wieder spielen und wahrscheinlich auf dem iPad auch mehr wie an der Xbox, weil das ist so, diese Kämpfe immer wieder, so die so lange dauern, da ist nervig, wenn du so lange vor dem großen Screen kleben musst und dann mit deinem Controller die Moves eingeben. Ja, und angenehm hochpreisig, so aus Entwicklersicht. Aus Entwicklersicht so angenehme 18 Euro. Ich hoffe, es ist erfolgreich damit, weil für diese Art Titel finde ich die Preisrange von 10 bis 20 super. Ja. Weiß gar nicht, was für die Xbox. War das ein Vollpreis-Titel für die Xbox? Ja, ja. Ja, okay. Ja, dann ist das ja vergleichsweise, Anführungszeichen, immer noch billig. Ja. Gut. Damit das irgendwie jetzt nicht so dingsig wird, also dass ich nicht irgendwie am Stück rede, ziehe ich eins meiner Themen vor, nämlich Ending. Ending ist ein iOS-Spiel mit einer sehr reduzierten Pixel-Grafik und wirft dich irgendwie sehr spontan so in diese Spielwelt rein. Man weiß überhaupt nicht, was man tun soll und guckt dann so ein bisschen. Ich habe da erst rumgetappt, ist nichts passiert und so, und dann merkt man halt irgendwann, dass man mit Sliden steuert. Und der Witz ist, du musst quasi zum Ausgang und währenddessen so ein bisschen rausfinden, wie die Elemente, diese Pixel-Grafiken, die du auf dem Weg dahin ich sag die ganze Zeit quasi heute, das ist schrecklich, die Pixel-Elemente, die sich dir in den Weg stellen, auf dem Weg zum Ausgang, die musst du gucken, wie sich die verhalten und wie du um die rumkommst. Das ist ein ganz schönes Spiel so, kostet, glaube ich, eine Mac. Und macht Spaß und ist halt sehr reduziert von der Optik, finde ich aber schön an sich. Das habe ich auf Indie Games gesehen, aber noch nicht mich näher damit ein beschäftigt. Ein Putzelspiel. Putzle. Ein Putzler. Swipe to Puzzle. Das ist ja putzelig. Putzelig. Tja. Puzzle to Unlock vielleicht auch. Oh, selbst der Startscreen ist ja schon. Ja, das ist alles sehr. Da ist ein also Hammer. Nichts erklärt. Nichts erklärt einfach. Oh, ich glaube, Hammer ist das Geräusche. Level Basteldings. Ach, Bastelding auch noch. Nee. Weiß ich nicht. Oh, da kann ich. Hier, Mitte. Ich habe nur. Nehmen wir einfach mal die Mitte. Ja. Nee. Das war nicht der Anfang. Level 48 ist nicht der Anfang. Nee, 48 sind die Moves. Also, du hast eine begrenzte Zahl von Moves, die du machen darfst. Das ist so der wesentliche Punkt an dem Ding. Ach, was für eine fantastische Überleitung. Tja. Zum nächsten Titel. Ja. Da ist noch was übrig geblieben vom Ludum Dare. Ah. Und zwar heißt das Spiel Tomb. Tomb. Also T-O-M-B, weil da sind immer Punkte dazwischen. Endlich weiß ich, wie man Tomb ausspricht, nach all den Jahren. Ja, ja. Tomb Raider. Ganz simpler Gag, ist ein Jump'n'Run, aber in jedem Level darfst du eine bestimmte Sache nur ein paar Mal machen. Zum Beispiel 5-mal hüpfen in diesem Level. Oder in dem nächsten darfst du nur 3-mal den Screen verlassen. Nice. Oder dich nur 4-mal umdrehen. Okay. Was zu sehr netten Puzzles führt, ist allerdings schweineschwer. Hier steht, this game is a work in progress. Das heißt, sie arbeiten wohl noch weiter dran. Schön. Ist ein Flash-Game und kann man momentan einfach so mal ausprobieren. Cool. Also sehr nettes Teil. Also so im Browser dann natürlich, Flash-Game. Im Browser. Weil du es gerade mit dem iPad offen hast, das hat mich jetzt gerade irritiert. Aber Error loading game. Get Adobe Flash Player. Gut. Dann bin ich auch nicht weiter irritiert. Und dann habe ich noch was mitgebracht. Das ist eine Mischung aus diesen Connect 3 oder Connect 4 Spielen und Tetris. Und zwar heißt das Ganze Stickets. Und was du machst, ist, du platzierst einen rechten Winkel, der aus drei Vierecken besteht, also aus drei Quadraten, platzierst du auf einem Spielfeld. Und diese drei Quadrate, die haben unterschiedliche Farben. Ja, also da ist quasi ein rotes und drunter ist ein weißes und links vom weißen ist ein blaues. So. Mhm. Und das platzierst du irgendwo auf einem Spielfeld. Und der Witz ist jetzt, dass du diese Konstrukte, diese L-förmigen Bausteine so kombinieren musst, dass immer drei von der gleichen Farbe nebeneinander sind, dann kannst du sie wegklicken. Mhm. So, aber die anderen bleiben natürlich da. So, und dann musst du halt so ein bisschen mitdenken und gucken, so hier, so da die drei blauen sind jetzt da, aber wenn ich das mache, dann kriege ich die roten nicht mehr weg. Und da ergibt sich ein sehr schönes Spiel, wo man dann durchaus viel Gehirnschmalz reinstecken kann. Okay. Mhm. Interessant. Fand ich eine interessante Mischung, so Tetris und dieses Connect-Dings da. Wie heißen die eigentlich, diese Puzzle-Quest, whatever, das heißt nicht Connect Match. 3, Match 3 heißt das, genau. Ja, oder auch dieses unsägliche Gilbert-Spiel. Das Gilbert-Spiel. Ja, die Scurvy, Scallywags, Pirates of the Caribbean, Tralala-Gedönse. Ja. Ja, ich bin immer noch Dots-süchtig. Echt? Ja. Echt? Dots, wirklich? Hm. Ich bin... Ja. Nee. Nee, Dots ist zu dottig. Tja. Zu dottig. Nun ja, wir petern gerade so out, wie der Engländer sagen würde. Wir petern out. Okay. Also so hatte ich, ja, egal. es wird ein bisschen zäh, habe ich das Gefühl. Deswegen ist diese Folge dann sowieso auch hier an dieser Stelle beendet. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine angenehme Restwoche. Macht's gut. Winke, winke.